Okay. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Uslu Ogulari. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig, würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Doktor, sehr gerne. Ja, und zuerst möchte ich die persönliche Frage stellen. Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Olaf Thon. Könnte Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, Vorname ist Olaf mit OLAF Oder? und Nachname ist Thon, Thon. Ja, Herr Ton, wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt geworden jetzt. Gut. Und wann sind Sie genau geboren? Der 20. Januar 92. Okay. 2 und 9. Und, ja. Und wie groß sind Sie? Ungefähr 1,80 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 70 Kilogramm. Ja, Herr Thorn, was führt Sie zu uns? Herr Doktor, ich habe schon wieder Schmerzen im Herzbereich, in der Brust, die auch in den linken Arm ausstrahlen. Und habe dann auch so richtig Todesangst. Und mein Herz rast. Habe auch Luftnot und viele, viele Probleme noch. Deswegen komme ich zu Ihnen. Ja, Herr Ton, haben Sie jetzt sehr starke Schmerzen? Jetzt habe ich auch Schmerzen, ja. Haben Sie dagegen eine Tablette eingenommen? Nein, Herr Doktor, ich habe jetzt keine Tablette eingenommen. Es hilft auch nicht so viel. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, das muss ich auch dazu sagen. Und deswegen bin ich jetzt nochmal zu Ihnen gekommen. Ja, und können Sie diese Schmerzen jetzt... Oder wir können kurz unterbrechen und ich würde gerne eine EKG Ihnen schreiben. Okay. Und danach könnten wir wieder weitergehen. Okay. EKG ist geschrieben, Normalbefund. Machen wir weiter. Ah, okay. Auch Kardiak-Enzym sollen Ist noch nicht wir. da. Wir müssen Okay. Sie noch warten, aber Sie führen schon mal das Gespräch, ja. Okay, danke. Und das ist gut. Und seit wann haben Sie diese Schmerzen? Seit heute Morgen. Und ja, jetzt bin ich zu Ihnen gekommen, ja. Aber ich war Und schon jetzt auch mehrfach wegen dieser Probleme im Krankenhaus gewesen jetzt. heute Morgen. Und haben Sie auch Luftnot? Habe ich auch. Ich habe auch so das Gefühl, dass mein Mund so ein bisschen taub wird drumherum. Ich habe Kopfschmerzen, mein Kopf dreht sich, ich zittere. Alles so Probleme, die ich jetzt auch wieder habe, schon wieder Ja, habe. haben Sie bemerkt, haben Sie im Morgen ein ungewöhnliches Dinge erlebt? Nein, war alles normal. Es kam ganz plötzlich. Oder eine stressige Situation Kann haben? ich nicht sagen, Herr Doktor, nein. Dann Ich gibt war es. schon mal deswegen im Krankenhaus. Da war vielleicht Ihr Kollege da. Ich weiß nicht, das war vor 3 Wochen, da hatte ich das gleiche Problem gehabt. Und das ist schon das 6. Mal, wo ich jetzt ins Krankenhaus gehe mit den gleichen Beschwerden. Und ich habe auch schon, weil die nicht genau wussten, auch einen Herzkatheter schon bekommen. Und Haben Sie einen Herzkatheter bekommen ja, auch? habe ich Herzkatheter bekommen auch, ja. Und wissen War Sie, nichts zu sehen, weil keine ein Befund. Ursache, ne? Okay. Und seit wann haben Sie diese Beschwerden? Sechsmal, Sie haben sechsmal Krankenhaus. Seit ungefähr ein bis 2 Jahre schon fast, ja. Und was denken Sie, gibt es einen bestimmten Auslöser für diese Schmerzen oder für diese Beschwerden? Ich habe nichts Ja. rausgefunden. Also ich habe auch eine Gastritis gehabt, weswegen ich auch Medikamente einnehme, aber auch danach, nach diesen Tabletten, ist es auch nicht besser geworden. Nicht also besser, sind besser geworden nach der Tablette nicht besser oder geworden, nicht? Nicht nein. besser, ja. Ich denke, es kommt vom Herzen. Man muss nur richtig gucken, glaube ich. Und, ja, ich will gerne alles gucken. Herr Thorn, nicht Sorge machen. Und haben Sie auch Husten? Habe ich keinen, nein, habe ich nicht. Oder Fieber? Auch nicht, nein. Ist Ihnen schwindelig? Ja, Schwindel ist mir jetzt auch. Können Sie beschreiben, Ihre Schwindel? Ihr Schwindel ist genau wie mit einem Karussell oder im Schiff? Ich würde sagen, wie im Karussell. Karussell. Dreht sich, ja. Seit wann haben Sie Schwindel? Auch seitdem ich die Schmerzen habe, seit heute Morgen. Ja, heute Morgen. Ja, Sie haben erwähnt, Taubheitsgefühl in der Gesicht. Haben Sie auch Taubheitsgefühl in den Arm oder in der Bein? Ja. Kann ich nur nicht sagen, nein. Verstanden. Wie ist Ihr Appetit? Jetzt auch schlechter geworden, muss ich sagen. Also ich habe auch Probleme mit der Verdauung. Mal habe ich Durchfall, will ich sagen. Dann habe ich dann eine Woche lang keinen Stuhlgang. Also sehr unterschiedlich auch. Und seitdem ist der Appetit auch nicht so gut, finde ich. Ich habe verstanden. Sie haben manchmal Durchfall, manchmal Verstopfung. Ja, ja. Durchfall heißt, also da ist jetzt kein Wasser, aber es ist halt dünner als sonst. Und dann habe ich fast eine Woche lang keinen Stuhlgang. Also ist sehr unregelmäßig. Ja, unregelmäßig. Verdauung. Ja, ich habe verstanden. Haben Sie in der letzten Zeit Apodos zu genommen? Ungefähr gleich. Gleich. Haben Sie Nachschweiß? Nein. Nein. Ja. Haben Sie vor Erkrankungen? Oder also nur diese Gastritis einmal, da ist eine Endoskopie gemacht worden, aber sonst nicht, nein. Haben Sie dafür eine Magenspiegelung durchführt lassen? Ja. Ja. Ja. Und wissen Sie die Ergebnisse? Also Sie haben gesagt Gastritis. Das nur Gastritis. Ja. Leiden Sie an anderen chronischen Krankheiten? Bluthochdruck? Nein. Oder? Nein, keine Krankheiten sonst. Und Sie haben erwähnt, gegen Gastritis Tabletten. Ja, Pantoprazol. Nehmen Sie regelmäßig? Fast. Nicht immer, aber wenn ich Beschwerden habe, dann nehme ich sie und dann. Pantoprazol. Mhm. Wie viel Milligramm? 40 Milligramm. Nehmen Sie andere Medikamente ein? Regelmäßig oder gelegentlich? Nein. Eigentlich nicht, nein. Okay. Und wurden Sie schon operiert? Nein. Haben Sie Allergie? Also ich habe mal Ausschlag gehabt, aber man hat nie rausgefunden, wo das herkommt. Ich weiß es nicht genau. Ja, Sie wissen nicht. Nein. Nicht haben Sie Unverträglichkeit gegen ein bestimmtes Lebensmittel oder Medikamente? Weiß ich nicht, glaube nicht. Okay. Rauchen Sie? Nein. Haben Sie geraucht? Nein. Nein. Nie geraucht. Gut. Trinken Sie Alkohol? Nein, überhaupt nicht. Und das ist eine Routinefrage. Haben Sie schon Drogen probiert? Nein. Glaube nicht, ja. Ich habe keine Drogen genommen bisher. Ja. Und sind Ihre Eltern gesund am Leben? Mein Vater ist leider gestorben. Leider. Er war auch noch jung. Es war ein plötzlicher Herztod. Also niemand hat, er war auf der Arbeit und dann ist er einfach umgefallen. Er war nie krank gewesen, war immer gesund. Er ist plötzlich das Herz stehen geblieben. Wie war er alt? Er war nicht so alt, er war Anfang 50. Wann ist Ihr Vater gestorben? Da war ich ungefähr 15 Jahre. So ungefähr, ja. Und wie war alt er? Anfang 50, also 52 oder 53, kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja, und ist ihre Mutter gesund oder leidet sie an Krankheiten? Ja, sie hat Diabetes, sie hat Schilddrüsenunterfunktion, hat Arthrose in der Hüfte, hat auch schon eine künstliche Hüfte bekommen und ja, noch ein paar andere Krankheiten, die mir jetzt nicht alle einfallen jetzt. Welche Typ leidet sie für Diabetes mellitus? Typ 2 oder? Das weiß ich nicht genau. Ja, okay. Haben Sie Geschwister? Ja, einen Bruder und eine Schwester. Die sind gesund, aber ja, sie haben keine Probleme. Schwester gesund. Sind Sie verheiratet? Nein, ich hatte eine Partnerin, wir haben uns getrennt, wollten zwar heiraten, aber das hat nicht funktioniert und dann haben wir uns getrennt. Getrennt, vielleicht. Und wann sind Sie getrennt? Ja, ist auch schon so fast 2 Jahre jetzt. Okay. Und haben Sie Kinder? Nein. Nein? Ja. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Sachbearbeiter im Finanzamt. Sachbearbeiter. Im Finanzamt. Okay. Und waren Sie schon im Ausland? Ja, war ich auch schon, aber ist schon lange her jetzt, also schon 5 Jahre oder so. Und wurden Sie gegen Corona vollständig geimpft? Ja. Bin ich vollständig. Ich habe auch die 3. Impfung schon bekommen. Ja. Haben Sie Sorge für Zukunft oder für die Leben? Oder haben Sie Gedanken? Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das jeder hat. Also so wie jeder Mensch, glaube ich. Und können Sie gut schlafen? Nicht so gut, nein. Ich stehe oft auf nachts, kann auch oft nicht gut einschlafen, also der Schlaf ist nicht gut. Waren Sie schon oder sind Sie beim Hausarzt oder beim Kardiologen gewesen? Ich glaube, Sie haben erwähnt, 6 Mal. Beim Hausarzt war ich schon mehrfach. Ja. Und er hat mich auch schon mehrfach auch ins Krankenhaus auch geschickt. Aber bisher ist nichts gefunden worden. Dann haben Sie nur Hausarzt und Krankenhaus besucht. Haben Sie andere Facharzt besucht? Nein, nur Hausarzt und Krankenhaus. Mhm. Ja, Herr Ton, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Wollen Sie auch nochmal eine Laborwerte nochmal haben, die mein Hausarzt abgenommen hat? Soll ich Ihnen das auch nochmal geben, damit Sie auch nochmal alles genau kontrollieren können? Ja, aber ich würde gerne auch körperlich untersuchen und danach so weitere Abklärung Ihrer Beschwerden. Würde ich einige diagnostische Maßnahmen durchführen. Ja. Was haben Sie geplant, Herr Doktor? Ja, ich... Was müssen Sie jetzt machen, alles? Ja, ich würde gerne wieder Laborabnahme, aber... Okay. Laborabnahme gucken. Im Laborabnahme können wir Entzündungsparameter und Hormonparameter, Schilddrüsenhormone und Blutbild auch... natürlich Herzenzym wieder kontrollieren. Und machen Sie auch Cholesterin, Herr Doktor? Das wäre mir wichtig, dass man Cholesterin nochmal guckt. Ja, natürlich Blutfettwerte kontrollieren. Mhm. Auch wir haben Langzeit-EKG durchführen. Okay, sehr gut. Und auch Sie haben Herzkatheter durchführen gelassen, aber wir können Echo durchführen. Mhm. Auch natürlich danach könnte ich dazu mehr sagen Ihnen. Aber so erst musste ich diese Maßnahme durchführen. Ich Aber mache alles, was Sie meine... sagen, Doktor. Bitte? Ich mache alles, was Sie sagen. Okay, danke schön. Ja. Aber wir sollen auch andere Ursache denken, wenn wir alle diagnostische Maßnahmen durchführen werden. Und können wir nicht eine bestimmte Ursache finden. Es kann sein, wir emotionell Probleme können wir wieder besprechen. Okay, alles klar. Aber ich glaube, man wird was finden. Wenn man noch genau sucht, dann wird man bestimmt was finden, glaube ich. Ich hoffe. Ich hoffe. Okay. Gut. Sind Sie fertig, Herr Doktor? Ja, fertig. Gut, gibt's Fragen von den Kommentar? Haben Sie Husten? Hat gefragt, hat keinen Husten. Kein Husten. Welche Untersuchungen wurden früher durchgeführt? Röntgenthorax, ADMRT. Also Sie haben gesagt, dass Sie weniger in Nacht geschlafen. Ja. Was stört sich? Also vielleicht Sie haben eine Bauchschmerzen oder Herzschmerzen. Also nicht wegen Schmerzen nachts. Das hat andere, also unabhängig von den Schmerzen. Also er kann einfach nicht einschlafen und dann macht er oft auch auf, aber nicht wegen Schmerzen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Er hat keine Probleme beim Wasserlassen, nein. Atemnot hat er, ja, hat er gesagt, hat er Atemnot auch, ja, Luftnot. Atemabhängige Thoraxschmerzen. Also wenn Sie fragen, tut es weh, wenn Sie tief einatmen? Nein, kann er nichts dazu sagen, nein. Das ist immer gleich der Schmerz, ja. Gut, sonstige Fragen oder Kommentare? Hatten Sie einen Unfall? Nochmal bitte. Hatten Sie einen Unfall? Kein Unfall. Wie viele Etagen können Sie hochgehen? Also normalerweise kann er 3, 4 Stockwerke hochlaufen, ja. Geschwollene Beine, ist eine gute Frage auch. Hat er nicht? Nein. Was haben Sie eine Zahnoperation gehabt? Eigentlich nicht. Warum fragen Sie? Sie legen sich auf den Rücken flach. Kann er, ja. Kann flach liegen, ja. Hatten Gut. Sie schon einmal einen Angstanfall? Mit starker Angst, vielleicht mit Unruhe. So wie jetzt. Er hat schon mehrfach dieser Herzschmerzen mit Angst, Todesangst gehabt, ja. 6, 7 Mal, glaube ich, gesagt, ja. Wurde Ihnen eine Koloskopie durchgeführt? Ja, das Koloskopie ist auch gemacht worden, ja. Alles. War aber ohne Befund, ohne pathologischen Befund. Sind die Schmerzen abhängig davon, ob Sie stehen, sitzen oder liegen? Sehr gute Frage. Also Sie fragen nach belastungsabhängigen Schmerzen. Nein, die Schmerzen sind unabhängig von Belastung, ja. Sind Sehr die Schmerzen verbunden mit dem Atmen? Nicht, das habe ich schon gefragt. Atemunabhängig und belastungsunabhängige Schmerzen, ja. Das ist eine wichtige Frage, ja. Mit dem Essen und Nahrungsaufnahme? Hat er nicht so richtig beobachtet, ja. Herzrasen hatte er, sagt er, sein Herz klopft, ja, also hat vermutlich schon Herzrasen oder Tachykardie, ja. Gut, weitere Kommentare, wir haben ganz viele Kommentare noch hier bekommen, okay. Haben schon mal Bewusstsein verloren? Nein, er war noch nie bewusstlos. Okay, schon ziemlich viele Fragen, aber ich glaube, es war auch sowieso schon, die Anamnese war komplett. So, was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Doktor? Ja, meine Verdachtsdiagnose kann es sein, Angina pectoris. Ja, klar, ja, Angina pectoris. Deswegen haben Sie gut gemacht, dass Sie den Patienten, den Sie nicht kennen, haben Sie gleich EKG geschrieben. Ist wichtig, ja? Ja. Sehr gut, das war schon mal sehr gut. Wenn Sie ihn kennen? Ja, wenn ich hätte nicht gemacht, aber... Ja, aber als Differentialdiagnosen kommen, Panikattack. Also Angina pectoris oder Herzinfarkt ist die wichtigste Herzinfarkt, Diagnose. Ja, Herzinfarkt, okay. Myokardinfarkt und oder ja, Art differential Diagnosen kommen ja, Perikarditis, nee, Gastritis oder gaströzer Reflü oder Panikattacken, Perikarditis kann es sein, auch Aort, nee. Aortendissektion? Nee, nee, nicht. Ja. Kann sein, aber. Und Darmpneumothorax ist, ja, habe ich gerade gelesen hier. Ja. Gut, aber was ist Ihre Diagnose jetzt in seinem Fall? Sie haben ja schon viele Sachen gefragt und hat ja auch angegeben, dass er schon mal diese Beschwerden hatte. Reflux-Krankheit, ja, kann es sein. Ja, das sind jetzt die Differentialdiagnosen. Aber was ist Ihre, was ist Ihre Hauptdiagnose bei den Patienten jetzt? Oder sagen Sie, Sie stellen die Hauptdiagnose erst, nachdem Sie die Untersuchung gemacht haben? Ja, das kann es sein. Aber was vermuten Sie? Ich muss da? Alle, wenn ich alle zum Verschluss könne, kann ich etwas sagen. Okay. Aber kann ich Panikattacken, der Patient ist junger Patient, 30 Jahre alt. Ja. Hat keine Risikofaktoren, gell? Ja, der Risikofaktor, sein Vater sei an Myokardinfarktus verstorben. Meistens aber, nicht. Manchmal, aber es ist nicht Rauch. Ich kann den Patienten vorstellen. Was können Sie? Ich möchte Ihnen die Patienten vorstellen. Okay, stellen Sie mal vor, dann machen wir danach die Diagnose. Ja, ja, okay. Nachher können wir sprechen wieder. Okay. Ja, Herr Oberas, haben Sie gesagt, ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Mhm. Ja, Herr Olaf Thon, er ist 30-jähriger Patient. Er ist 1,80 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich bei uns wegen heute Morgen aufgetretener bestehender Angina pectoris vor. Der Patient die Schmerzen strahlen in den linken Arm, in den unter den Kiefer, in der Schulter aus. Und der Patient klagte über Cephalgie, Dyspnoe und Todesangst und Taubheitsgefühl. Der Patient außerdem berichtete der Patient, dass er seit einem Jahr gleiche Beschwerden sechsmal nach der Krankenhaus besucht oder gekommen sei. Okay. Und der Patient habe wegen dieser Beschwerden ein Herzkatheter durchführen gelassen. Es sei unauffällig. Der Patient klagt über auch Schwindelig. Er habe Drehschwindel, aber gleichzeitig dieser Beschwerde. Der Patient habe im Wechsel Diarrhoe und Verstopfung und sein Appetit ist gut. Der Gewicht sei konstant. Und der Patient habe leider an Gastritis und er nehme regelmäßig Pantoprazol 40 Milligramm einmal täglich. dafür habe er Endoskopie durchführen gelassen und der Befund sei Gastritis. Der Patient sei bisher keine OP, kein operiert worden, nicht operiert worden. Ja. Und er habe keine Allergie. Er ist nicht Raucherin, er trinkt Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurden verneint. Sein Vater leide, sein Vater an Myokardinfarktus verstorben. Seine Mutter leidet an Typ 2 Diabetes mellitus und Hypothyreose und Coxarthrose. Aber der Patient hat die Typ Diabetes mellitus nicht erinnert. Der Patient hat zwei Geschwister, sie seien gesund. Er sei getrennt, fast zwei Jahre. Er habe keine Kinder. Er sei als Sacharbeiter im Finanzamt. Und ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Angina pectoris hin. So, ja, als Differentialdiagnosen kommen Gastritis, gastroösophageale Reflux-Krankheit, Perikarditis und Panikattacken in Betracht. Okay. So weitere Abklärung würde ich die folgende diagnostische Maßnahme empfehle ich die folgende diagnostische Maßnahmen. Zuerst muss ich körperlich untersuchen, danach Laborabnahme muss ich machen. In Laborabnahme würde ich kardiak Enzym, Troponin T und CK-MB, entzündliche Parameter, Blutbild, Schilddrüsenhormon, auch Leberfunktion, Nierenfunktion bestimmen und EKG, ja, muss ich natürlich EKG schreiben. Und ich habe gemacht, aber. EKG haben Sie gemacht? Es war ja unauffällig. Es sei unauffällig. Troponin, der erste Wert war auch unauffällig. Ja, unauffällig, aber ich muss wieder machen. Und ich muss den Patient auf die Station aufnehmen und ich würde den Patient beobachten und 6 Stunden später würde ich wieder Troponin T bestimmen. Und wenn das normal ist, was machen Sie dann wieder mit dem Patienten? Und ich muss... Wir haben Bettennot, Sie wissen. Ja, wir haben keine Betten auf Station. Ja, bitte nochmal. Wir haben Bettennot, wir haben keine Betten auf Station. Ja, wegen Corona haben wir nicht viel Betten. Ja. Was machen Sie? 6 Stunden später und gleichzeitig würde ich Echo durchführen. Ja, okay. Und wenn alles normal ist, was machen Sie dann? Alles, wie, dann soll ich oder sollte ich ein Psychokonsul durchführen. Das dauert 2 Tage, bis der Psychiater kommt. Dann eine Ambulanztermin vereinbare ich. Okay. Ja. Also lassen wir den Patienten nach Hause wieder, oder? Wenn alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung, ja. Okay. Kann der Patient zu Hause gehen. Ja, okay. Und was machen, was geben Sie ihm oder was machen Sie? Ich kann dem Patient einige, ja, Beruhigungsmittel, SSRI oder Sertralin oder Tricyclic Antidepressan durchführen. Okay. Ja. Also irgendwelche Beruhigungsmittel braucht er, ja? Ja, Beruhigungsmittel. Ja. Okay, gut. Also der Patient hat ja nichts am Herzen, oder? Der hat schon Herzkatheter bekommen mit 30 Jahren. Ja, er hat Herzkatheter bekommen. Hat schon 6-mal EKG Troponin gemacht im Krankenhaus. Alles wurde gemacht. Ja. Aber was ist das für ein Typ von Patient? Können Sie mal beschreiben? Nochmal? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ von Patient? Können Sie ihn mal beschreiben? Panikattacken-Typ, oder? Also richtig Panikattacken hat er ja nicht gehabt, aber also das, was er beschrieben hat, könnte damit zusammenhängen. Aber wie würden Sie den beschreiben, charakterisieren? Ja, ich könnte. Ist der locker oder ist der? Der Patient. Zwanghaft? Nein. Ich habe verstanden. Der Patient habe Verdauungsprobleme auch. Mhm. Und die Probleme seit mich irritable colon. Mhm. Okay. Irritable colon. Und er hat mir gesagt. Reizdarm, ja? Ne? Ja. Reizdarm-Syndrom. Reizdarm-Syndrom, irritable colon ja da Reiz oder Reizdarm-Syndrom. Mhm. HBR. Und wir können diese Syndrom mit Panikattacken oder psychische Probleme Patienten. Das ist Hinweis auf die Panikattacken oder ja, psychische Probleme. Ja. Depression, okay. Aber er hat mir gesagt, Was schreiben Sie als Diagnose auf? Er hat ja keine Angina pectoris, ja, ist ja nicht die Diagnose. Er hat ja keine belastungsabhängigen Schmerzen, es ist keine stabile Angina, hat keine Herzenzym, EKG ist normal, er hat Herzkatheter bekommen. Natürlich, aber muss ich zuerst Angina pectoris ausschließen? Ja. Er war vor 4 Wochen mit den gleichen Beschwerden, da hat Langzeit-EKG bekommen, Langzeit-Blutdruckmessung, alles normal. Natürlich. Was machen Sie jetzt mit ihm? Was ist die Diagnose? Mhm. Eine Angina pectoris. Panikattacke. Panikattacke, okay, ja. Panikattacke aufs Herz bezogen, wie nennt man das? Ja. Kennen Sie den Begriff dafür? Ich kenne, ja. Erzählen aber mir. Ich kann mich nicht erinnern. Nee. Aber. Nee, ist kein Hypochonder. Der hat schon Beschwerden. Der ist kein Hypochonder. Was ist Monika? Minoka? Weiß ich nicht, was Monika. Weiß ich auch. Also, der Patient hat Syndrom der funktionellen Herzbeschwerden oder Da Costa-Syndrom. Da Costa-Syndrom. Da Costa. Da Costa-Syndrom. Hat sogar seinen eigenen Namen, Da Costa-Syndrom. Ich habe nicht hier. Okay, also Herzneurose oder Herzphobie, ja? Herzphobie. Genau. Das ist seine Diagnose. Aber klar, Sie können nicht immer abtun, aber wenn der Patient schon mehrfach im Krankenhaus mit den gleichen Beschwerden alles schon gemacht worden ist, da können Sie jetzt auch nicht mehr davon alles von neuem anfangen. Deswegen würden Sie den als Herzneurotiker abstempeln. Ja? Aber Sie haben recht, Psychotherapie ist wichtig. Psychotherapie. Und Beruhigungsmittel sind wichtig für den Patienten, also Tranquilizer. Und sonst auch gucken, dass man ihn irgendwie psychosomatisch behandelt, mitbehandelt. Ja. Ja. Er hat Kontrollzwang, er hat, sage ich mal, das Gefühl, dass er alles kontrollieren muss. Das war die Frage nach dem Typ. Er befolgt alles ganz genau und hat dadurch auch, wie sagt man, sekundären Krankheitsgewinn. Dadurch, dass er diese Krankheit hat, hat er eine Daseinsberechtigung und kann seine Probleme alle auf diese Herzprobleme auch zurückführen vielleicht. Ja. Und er hat als Jugendliche seinen Vater verloren. Ja. Er denkt immer. Kann sein, ja. Sein Vater, es kann sein. Okay, also diese Überschrift für diesen Fall ist Da Costa-Syndrom, ja? Da Costa-Syndrom. Können Sie schreiben, Da Costa? Jawohl, ich schreibe mal hier. Da Costa-Syndrom. Okay. Gut. Alles klar, Kommentare zu dem Fall, oder? Also was Sie natürlich nicht machen dürfen, ist gleich, wenn der Patient, den Sie nicht kennen, mit erstem Mal diese Beschwerden kommen, können Sie nicht sagen, gleich Da Costa-Syndrom, ja? Das, da fallen Sie durch bei der Prüfung, ja? Aber er war schon mehrfach da, deswegen, okay, gut. Also funktionelle Herzbeschwerden kann man auch sagen. Also er hat ja Beschwerden, aber man kann keine organische Ursache finden dafür, ja, das muss man so sagen. Okay, Kommentare zu dem Fall oder Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Fall, ja? Okay, vielen Dank, Dankeschön. Gerne. İkinciyi kim alıyor? Ben alacağım abi. Buyurun. Ben de ilk defa alacağım. Sizin bakalım hazır oluyor, heyecanlıyım. Buyurun, buyurun. İnşallah yapabilirim. Buyurun. Başlayayım mı? Hadi. Mein Name, ich bin die Diensthabende Ärztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit verstanden? Ja. Ja gut, ich würde am Anfang ein paar allgemeine Fragen stellen. Mhm. Wie heißen Sie? Mein Name ist Mario Basler. Mario? Mario. M-A-R-I-O? M-A-R-I-O, Mario, und Nachname ist Basler, B-A-S-L-E-R. L-E-R. Basler. Ja, Herr Basler, wie alt sind Sie? Ich bin 24 Jahre alt. 24 Jahre alt. Hm? Wie groß sind Sie? 1,80 Meter und 75 Kilogramm. 75 Kilogramm. Hm. So, Herr Basler, was kann ich für Sie tun? Frau Doktor, ich komme mit folgendem Problem. Ich habe, also letzte Woche war es gewesen, Donnerstag, also knapp eine Woche ist es her, hatte ich ganz starke Halsschmerzen, auch Fieber gehabt. Mhm. Und mein Hals war auch richtig geschwollen und musste auch wirklich Schmerzmedikamente einnehmen. Und dann war ich dann auch nochmal beim Hausarzt gewesen. Und der hat mir auch, weil der Hals ein bisschen geschwollen war, auch Lymphknoten, hat er gesagt, sind dick geworden, hat er mir Antibiotika verschrieben. Mhm. Und also mir geht es immer noch nicht gut, muss ich sagen, aber habe seit heute Morgen auch so einen Ausschlag überall am Körper bekommen. Und ja, und dann hat er gesagt, er hat auch nochmal Blut abgenommen und sagte, ich müsste ins Krankenhaus gehen. Das sind die Hauptprobleme, die ich habe momentan. Sie haben heute Hautausschlag bekommen. Hautausschlag, ja. Mhm. Wo ist Ihr Hautausschlag? Am ganzen Körper. Am ganzen? Ja, überall. Arme, Beine, Rumpf, Rücken. Juckt es? Ist ein bisschen juckend, ja. Mhm. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie auch Schwellungen am Hals oder Schluckstörung oder Atemnot haben? Atemnot nicht, aber beim Schlucken habe ich Schmerzen, weil die Mandeln sind immer noch sehr stark geschwollen und auch entzündet. Und Lymphknoten hier habe ich auch noch, die tun auch weh. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich auch, muss ich jetzt auch so sagen. Und das Fieber ist jetzt nicht mehr ganz so hoch, also ich habe jetzt nur noch so knapp 38, aber es war mal höher, war fast 40 Grad das Fieber. Wann war Ihr Fieber 40 Grad? Also letzte Woche, Mittwoch, so ungefähr. Mittwoch, so das sagt, muss es gewesen sein, ja. Mhm. Trotzdem Sie Antibiotika eingenommen haben? Ja, dann war ich 2 Tage so zu Hause und dann bin ich am Freitag zum Hausarzt gegangen und hat mir den Antibiotika aufgeschrieben, ja. Mhm. Mhm. Nach der Antibiotika war Ihr Fieber immer noch hoch? Ja, also es ist heute auch noch ein bisschen, also wie ich schon sagte, so ungefähr 38. 38. Mhm. Ist es Ihnen aufgefallen, dass nach der Antibiotika-Therapie Ihr Lymphknoten oder Halsschmerzen verbessert hat? Kann ich nicht sagen, es sind immer noch starke Schmerzen. Die Lymphknoten sind immer noch dick hier am Hals. Mhm. Also. Und Bauchschmerzen habe ich auch jetzt bekommen. Sie haben mir erwähnt, dass ihr in Hausarzt Test gemacht und Ihnen geschickt habe. Mhm. Was für ein Test war es? Bluttest oder hat er etwas gesagt? Also er hat Bluttest gemacht, hat gesagt, ich müsse ins Krankenhaus gehen, ja. Mhm. Nach dem Bluttest? Ja, ja. Also habe ich heute erfahren. Nachdem ich gesagt habe, ich habe Ausschlag, dann war ich bei ihm kurz und sagte, ich muss ins Krankenhaus gehen. Hat er die Ergebnisse vom Blutbild gehabt. Mhm. Aber hat mir jetzt nichts Genaues gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, was da nicht in Ordnung ist. Der hat er nicht genannt, okay. Nein. Mhm. Können Sie mir sagen, dass es einen Auslöser gab für diesen Hautausschlag? Also ich meine, es ist nachdem die Antibiotika genommen habe, ist es dann aufgetreten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie damit zusammenhängt. Aber es war am 5. Tage. Ja, am 1. Tage hatten Sie keinen Ausschlag? Nein. Erst nachdem ich Antibiotikum bekommen habe, habe ich am Samstag genommen, Samstag, Sonntag und heute, ja, am 3. Tag jetzt habe ich bekommen. Am 3. Tag, okay. Oder vielleicht hat es gestern angefangen, ich weiß nicht, vielleicht am 2. Tag. Mhm. Ungefähr. Hatten Sie früher ähnliche Symptome nach der Antibiotika oder nach irgendeinem Medikamente? Kann ich mich nicht erinnern, nein. Mhm. Haben Sie irgendwas ausprobiert für diesen Hautausschlag? Nein, nein. Antihistaminika, Allergietabletten oder irgendwas. Ich nehm nur wegen Fieber und die Schmerzen nehme ich Ibuprofen ein. Drei Stück pro Tag. Drei Stück am Tag nehmen ja. Sie Ibuprofen. Mhm. Wie viel Milligramm? 600 Milligramm. 600 Milligramm. Mhm. Es hat Ihnen aber nicht ganz geholfen. Nur also ein bisschen. Die Schmerzen sind ein bisschen besser, aber nicht weg. Mhm. Nee. Und Fieber ist vielleicht auch ein bisschen weniger, ja. Aber nicht ganz weg. Okay. Hatten Sie weitere Allergie? Was meinen Sie mit Allergien jetzt? Außer gegen Medikamente? Nein, ist nichts bekannt, nein. Oder Unverträglichkeit gegen Lebensmittel haben Sie? Kann ich nicht sagen, nein. Frau Bosler, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Nein. Keine. Ich habe keine Krankheiten, nein. Mhm. Wurden Sie schon einmal operiert? Also ich bin als Kind mal am Blinddarm operiert worden, ja. Mhm. Blinddarm. Ja. Wie alt waren Sie damals? Sieben Jahre alt. Ja. Wurden Sie schon einmal stationär behandelt? Nur das eine Mal bei der Blinddarm, ja. Sonst nicht. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Nein. Nein, aha. Sind Sie geimpft? Ich bin zweimal geimpft, ja. Zweimal geimpft, ja. Haben Sie Geruch oder Geschmackverlust? Nein. Keine. Also der Hausarzt hat auch Corona-Test gemacht, war negativ. Ah, es war negativ, okay. Ja. Wann hat er den Test gemacht? Das war Freitag war es gewesen, ja. Brauchen Sie, Herr Bosler? Gelegentlich, also nicht regelmäßig, nur wenn ich mit Freunden zusammen bin. Okay. Trinken Sie Alkohol? Auch so, nur in Gelegenheit, also wenn ich in Gesellschaft bin, ja. Nicht regelmäßig. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Ja, ab und zu, wenn wir auf Partys sind, dann nehmen wir schon ein paar Drogen ein, also es sind meistens Ecstasy-Pillen oder sowas. Aber ja. Ja, Herr Bosler, was sind Sie von Beruf? Ich studiere, ich bin Student, Volkswirtschaftslehrer. Was studieren Sie? Volkswirtschaft. Volkswirtschaft. VWL. Leben Sie alleine? Ja, ich bin Ständenwohnheim, lebe ich, ja. Mhm. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Sind Sie gesund oder leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Eigentlich sind die soweit gesund, also keine schweren Krankheiten, nein. Okay, haben Sie Geschwister? Habe ich auch, die sind auch soweit, ich weiß, gesund, also keine Probleme. Die sind auch gesund, okay. Ja. Herr Buster, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich? Eigentlich nicht. Meinen Sie, ich muss im Krankenhaus bleiben oder was denken Sie? Kann ich wieder nach Hause gehen oder? Ja, das kann ich Ihnen momentan genau nicht sagen. Mhm. Ich noch ein paar Untersuchungen durchführen. Okay. Nachdem alle Befunde vorliegen, können wir wieder besprechen, was Ihnen zu tun ist. Okay. Ja. Ja, also vielleicht können Sie mir noch mal auch ein anderes Medikament geben für meine Bauchschmerzen noch. Das wäre vielleicht ganz gut. Sie haben auch Bauchschmerzen? Ja. Es tut mir leid, ich habe das nicht verstanden. Seit wann haben Sie diese Bauchschmerzen? Auch so seit 2 Tagen ungefähr. Auch so, also mit dem Hautausschlag haben diese Bauchschmerzen. War vielleicht etwas früher, zwei Tage früher, glaube ich, ja. Haben Sie auch Übelkeit, Erbrechen? Ein bisschen, also Erbrechen muss nicht, aber übel ist mir schon ein bisschen, ja. Übel haben Sie? Übelkeit habe ich, ja. Wie ist Ihr Appetit? Jetzt, seitdem ich diese Erkrankung Fieber habe, ist der schlecht. Ansonsten war immer gut der Appetit. Weiß. Gehabt, ja. Okay. Haben Sie dann in letzter Zeit abgenommen, zugenommen? Nein. Also in einer Woche weiß ich nicht, ob ich abgenommen habe. Ich glaube eher nicht. Haben Sie auch Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Kann ich nicht sagen, nein. Ja, ist es Ihnen aufgefallen, dass die Farbe Ihres Stuhls oder Urins sich verändert hat? Kann ich nicht sagen, nee, war normal. Alles war normal, okay. Können Sie mir bitte genau zeigen, wo genau Ihre Schmerzen sind am Bauch? Also es ist eher so hier links oben, würde ich sagen. Links oben. Linker Bauchbereich oben eher, ja. Unter den Rippen vielleicht so. Yes. Wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Die Bauchschmerzen, meinen Sie? Ja, Ich würde sagen so 3, 4 vielleicht. 3, 4. Okay. Haben Sie Abgeschlagenheit? Ja, ich bin körperlich sehr schwach, seitdem ich dieses Fieber und diese Krankheit habe, ja. Ja. Dann. Gut. Ja. Okay, sind Sie fertig mit der Anamnese? Ja, was soll ich noch fragen? Nee, wir fragen jetzt mal in die Gruppe, ob jemand noch Idee hat. Ich gehe mal in den Chat rein. So, einmal hat jemand gefragt, wie heißt das Antibiotikum, was Sie genommen haben? Das heißt Amoxicillin. Wie können Sie Ihre Bauchschmerzen beschreiben? Haben wir jetzt gesagt, es ist im linken Oberbauch eher dumpf. So Druckgefühl im Bauch. Und dann geht es weiter. Gelbsucht hat er nicht gehabt. Haben Sie Partnerin wechselhaft? Keinen festen? Hat jemand solche Beschwerden zu Hause oder Ihrem Umfeld? Ist ihm nicht auf, weiß er nicht, noch nicht gehört. Fühlen Sie sich schlapp? Ja. Wenn ja, kennen Sie diese Art von Müdigkeit? Ist etwas ganz Neues? Ist neu, hat er vorher nicht gehabt. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, er macht Sport, der macht, spielt, keine Ahnung, Badminton regelmäßig. Haben Sie Gliederschmerzen? Ja, als er das Fieber hatte, hat er auch Gliederschmerzen gehabt. Corona, wie gesagt, Test war negativ. PCR-Test, das Ergebnis auch schon da, ist auch negativ. Haben Sie für Bauchschmerzen Medikamente benutzt? Keine besonderen. Und hier steht schon eine Diagnosefrage. Okay. Gut, weitere Fragen oder Kommentare von den Zuhörern? Iktar habe ich gesehen. Haben Sie eine Iktar hatte ich gesehen. Haben Sie Ikterus? Ja. Ikterus war nicht. Nein, hat keine Gelbsucht. Auch nicht. Mhm. Keine Gelbsucht, okay. Keine Gelbsucht, ne? Okay. Sonst wichtige Fragen. Haben Sie Aften im Mund? Hat er nicht. Keine Aften im Mund. Gut, was kann man noch fragen? Wir können noch fragen, ob es Lymphknoten woanders noch hat. Ne? Ob nur im Hals oder auch woanders Lymphknoten bemerkt hat. Mhm. Aber Sie untersuchen ihn ja auch körperlich, da können Sie auch feststellen, ob er noch andere Lymphknoten hat. Ausland hat sie, Frau Doktor, gefragt, glaube ich, gell? Ausland ist, war nicht der Patient. Soweit ich mich erinnern kann, hat sie das gefragt, ja? Kein Auslandsaufenthalt in den letzten Jahren. Mhm. Gut. Okay. Dann hätten wir die wichtigsten Fragen gestellt, glaube ich, gell? Ist ja ein junger Mann, da gibt es ja nicht so viel zu fragen. Keine Medikamente, keine chronischen Krankheiten. Okay, dann stellen Sie den Patienten mal dem Oberarzt vor, ja? Mhm. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe gerade eben eine Patientin aufgenommen und würde gerne die Patientin Ihnen vorstellen, den Patienten Ihnen vorstellen. Hätten Sie mich? Ja, danke. Mario Bittar ist ein 24-jähriger Patient. Der sich bei uns wegen heute Morgen aufgetretenen am Ganzkörper bestehenden und mit dem Juckreiz einhergehenden Hautausschlag vorgestellt hat. Außerdem hat der Patient Bauchschmerzen. Der Bauchschmerzen besteht seit zwei Tagen. Am Anfang hat er sich wegen Halsschmerzen und Fieber und geschwollenen Lymphknoten hat sich bei dem Hausarzt vorgestellt. Der Hausarzt hat ihm Amoxicillin Chlorhydrin Acid verschrieben und er hat außerdem Ibuprofen 600 Milligramm dreimal am Tag eingenommen. Aber diese Therapie hat ihm keine richtige Verbesserung gebracht. Das hat ihre Schmerzen, ihre Beschwerden ein bisschen vermindert, aber keine richtige Verbesserung hat er gehabt. Er hat sein Bauchschmerzen am Schmerzskala mit 5 und mit 4 und 5 bewertet. Seine Schmerzen sind am linken Oberbauch. Am linken Oberbauch. Eine Frage, die Fragen nach Ikter. Ikterus verneint. Darüber hinaus hat der Patient Gliederschmerzen, Erbrech, Vomitus und Nausea. Mhm. Keine Allergien sind bei der Patientin bekannt. als die Patientin hat keine chronische Erkrankungen, Appendektomie wurde bei ihm, als er 7 Jahre alt, durchgeführt. Der Patient hat zweimal geimpft gegen Corona. Außerdem hat der SARS Corona-Test durchgeführt und es war negativ. Die Fragen, er ist nicht Raucherin, er trinkt Alkohol und raucht zu bestimmten Anlässen und er hat erwähnt, ab und zu oder gelegentlich Ecstasy-Pillen zu nehmen. Und was noch, der Patient ist Student und es gibt keine wichtige Krankheiten in ihrer Familie, in seiner Familie. Ja. Und habe ich etwas vergessen zu sagen? Ja, das waren die wichtigsten dann. Hm? Die Anamnestische. Das mit den Halsschmerzen, Fieber haben Sie alles gesagt, oder? Am Anfang habe ich gesagt. Ja. Okay, was denken Sie, was der Patient hat? Ja, die anamnestischen Anfragen deuten am ehesten auf ein Epstein-Barr-Virus, infektiöse Mononukleosis. Aber als Hautausschlag vielleicht Nils Petechi Idiopathik. Waren keine Petechien gewesen, ja. Also war so ein unspezifisches Exanthem. Am ehesten Arzneimittel-Exanthem, ja. Ja. Warum denken Sie an Epstein-Barr-Virus-Infektion? Weil der Patientin hat keine Anspruch auf Antibiose-Therapie. Er hat immer noch geschwollene Lymphknoten nach der Antibiose-Therapie. Okay. Deswegen habe ich Epstein-Barr-Virus Infektionen gedacht. Okay. Was spricht noch für Epstein-Barr aus den anamnestischen Angaben? Ja, er ist ledig und sein Lebensstil lasst mich auch Epstein-Barr-Virus denken. Ja. Er könnte natürlich auch eine andere Form der Tonsillitis haben, ja? Ja. Wo Amoxicillin nicht hilft, gibt es ja manchmal. Kann auch sein, gell? Ja, kann auch sein. Ja. Okay. Wie ist das, wenn Sie einen Patienten haben? Wenn Sie einen Patienten mit Epstein-Barr-Virus haben? Der irgendwelche Infektionen hat, geben Sie ihm dann Antibiotika, Amoxicillin zum Beispiel? Amoxicillin hilft nicht bei Epstein-Barr-Virus. Ja, das hilft nicht, klar, aber was ist das Problem? Also wir haben es immer so gelernt als Klassiker, man darf Patienten mit Epstein-Barr-Virus nie Amoxicillin geben, weil sie immer Ausschlag bekommen dann. Kennen Sie das? Ich habe früher nicht gesehen, solche Patienten. Also es ist immer so, dass man, wenn man Verdacht auf Mononukleose hat, man den Patienten nicht Amoxicillin geben sollte. Kontraindiziert, haben wir mal so gelernt. Also wenn er irgendwelche anderen Infektionen hat, dann müssen Sie ihm ein anderes Antibiotikum geben. Warum das nur bei Amoxicillin ist und bei anderen nicht, weiß ich nicht. Aber das ist ein Hinweis, dass es eine EBV-Infektion sein kann, dass er halt auf Amoxicillin eine Reaktion gehabt hat. Ja. Also Amoxicillin kann auch ohne EBV zu Ausschlag führen, ja, aber bei EBV ist es so der Klassiker, dass das zum Exanthem führen kann. Ja, gut, das zu wissen. Ich wusste das früher nicht. Ja. Ja, Aspirin auch. Ja, weil ich gucke gerade mal im Chat, was wir noch alles gefragt haben. Bei einigen viralen Infektionen sehen wir mit Amoxicillin Drug Eruption, zum Beispiel AIDS-Infektion mit Pneumokokknose, ja. Dagegen gegen Penicillin. Kann sein, muss nicht. Scharlach ist auch eine Differentialdiagnose, richtig, ja. Amoxicillin für Hautausschlag, Aspirin auch. Aspirin weiß ich nicht. Genau, und jetzt die Bauchbeschwerden, ja. Man muss auf Milzruptur achten, ja. Das wäre eine wichtige Information, die auch auf eine EBV-Infektion hindeutet, diese Schmerzen im Bereich linken Oberbauchs. Was ist das Problem? Was passiert da bei EBV? Warum haben die Patienten Schmerzen im linken Oberbauch? Genau, das haben Sie auch richtig im Chat gesagt, dass da muss man aufpassen, gerade bei der, wenn man die Milz untersucht, bei Palpation nicht mal, dass die Milz rupturiert, ja? Kann nämlich passieren, muss man vorsichtig sein. Belastung vermeiden. Okay, also wie behandeln Sie den Patienten jetzt oder wie stellen Sie die Diagnose? Ich meine, das ist ja nur eine Verdachtsdiagnose, kann auch was anderes sein. Wie stellen Sie die Diagnose? Ja, zur weiteren Abklärung sollte ich zuerst den Patienten körperliche Untersuchung. Körperliche Untersuchung muss ich den Bauch abtesten und Organomegalie bestimmen und überprüfen, ob der Patienten Hepatomegalie oder Splenomegalie hat. Und das vorsichtig, ja? Weil das Splenomegalie müssen Sie vorsichtig tasten dann, ne? Weil Milzruptur oder kann passieren. Genau, ja. Okay. Ja, und ich würde gerne ja unbedingt Blutbild sehen. Warum? Ja, bei Milzruptur oder Thrombozytopenie, ob der Patient Thrombozytopenie hat, Pancytopenie hat. Das ist eine Infektion. Ich würde gerne Neutrophil, Leukozytos, Zahlen sehen. Überprüfen. Okay, er hat jetzt, Sie haben ein Blutbild gemacht, maschinelles Blutbild, er hat eine Leukozytose, ja? Ist das dann sicher oder eine Mononukleose? Oder hilft Ihnen das weiter, wenn Sie das wissen, dass eine Leukozytose hat von 17.000? Leukozytose 17.000. Ist das dann aus? Reicht das aus als Ergebnis oder wonach fragen Sie noch? Es kann sein, dass er gleichzeitig andere Infektionen hat. Kann sein, ja. Aber wonach fragen Sie, wenn Sie ein Blutbild ins Labor als Auftrag geben, was wollen Sie noch hören von dem? Reicht Ihnen die Leukozytenzahl? Ich habe keine Ahnung. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, oder? Sie wollen ein Differentialblutbild haben, gell? Was heißt denn Differential? Was wollen Sie denn differenzieren? Warum heißt das Differentialblutbild? Pancytopenie. Kann sein, aber es ist nicht immer so. Also es gibt auch mal EBV mit Pancytopenie, ja. Meistens ist bei den EBV-Infektionen auch Thrombozyten normal, also müssen nicht niedrig sein. Oder Hämoglobin muss auch jetzt nicht niedrig sein. Kann mal, aber in der Regel ist es dann nur eine. Genau. Aber Sie machen ja am Differentialblutbild, bekommen Sie ja Ergebnisse erstmal maschinell über die Untergruppen der Leukozyten, ja? Welche sind das Untergruppen? Welche Untergruppen kennen Sie denn, die wichtig sind bei den. Also alles sind wichtig, aber welche sind denn? Neutrophil, Basophil. Zum Beispiel, ja, was noch? Was ist bei Epstein-Barr das Wichtigste? Oder? Monozytos. Ja. Beim Epstein-Barr Monozytose sehen wir. Monozytose oder Lymphozytose auch oft, ja? Lymphozytose, ja. Also Sie sehen praktisch bei den Leukozyten den größten Anteil nicht an Neutrophilen, also nicht Granulozyten sind erhöht, was ja oft von der bakteriellen Infektion sprechen würde, sondern die Lymphozyten sind erhöht. Und wenn, was macht man dann noch, wenn Sie das maschinell haben, also Sie haben ein Ergebnis, reicht das schon aus? Reicht auch nicht aus, weil wenn die Lymphozyten erhöht sein sollten, wenn jetzt zum Beispiel Gesamtleukozyten mal ein bisschen erfunden, 40.000 Leukozyten und davon 39.000 Lymphozyten, was kann es auch noch sein? Ja, wir müssen bestimmen, ob diese Lymphozytzahlen wegen Neutrophil oder vermehrte Neutrophilen oder vermehrte zum Beispiel Monozyten. Genau. Jetzt haben Sie gemacht, Neutrophilen sind 1% und Lymphozyten über 90%. Also Sie haben ungefähr 30.000 Lymphozyten im peripheren Blut. Was kann das noch sein? Eine wichtige Differentialdiagnose bei EBV-Infektion. Was kann das noch sein für eine Krankheit? Leukozyten erhöht. Leukämie, Leukämie kann sein. Das ist eine wichtige Differentialdiagnose, ja. Und wenn Sie das Differentialblutbild haben, maschinell, also Sie haben die Zahl, was machen Sie dann noch? Haben die Kollegen auch schon geschrieben. Es ist wichtig, dass man sich selbst die Zellen mal anguckt unter dem Mikroskop, ja. Nennt man Blutausstrich. Peripherer Blutausstrich. Dann gucken Sie nach, wie die Zellen aussehen, weil manchmal zählt die Maschine falsch. Ja? Die zählt die Lymphozyten bei den Monozyten und so weiter oder Monozyten bei den Lymphozyten. Dann müssen Sie es angucken. Und wenn Sie da typische Zellen haben, sind so Reizformen, dann haben Sie auch Hinweise auf die Diagnose. Ja? Oder wenn zum Beispiel sehr viele blastäre Zellen da sind, ja, gibt es auch mal bei EBV, aber es könnte Hinweis auf Leukämie dann sein. Also peripherer Blutausstrich, ja. Also Differentialblutbild, peripherer Blutausstrich. Und dann gibt es nur, wenn man es nicht ganz genau weiß, manchmal ist es nicht klar. Also es ist nicht so einfach, manchmal das zu unterscheiden von Leukämie. Was kann man noch machen? Haben die Kollegen, glaube ich, im Chat auch schon geschrieben. Was kann man noch für Tests machen, um zu sichern, dass es Morbus Pfeiffer oder Mononukleose ist? Antikor haben Sie geschrieben. Genau, Antikörper, ja? Ja, Antikörperspiegel. IgM-Antikörper gegen bestimmte Bestandteile von Kapsid-Antigen und so weiter. Okay, gut. Und wie behandeln Sie den Patienten, wenn es ein Morbus Pfeiffer oder Mononukleose oder EBV ist? Wie behandelt man den? Ganz einfach. Ein Wort. Symptomatisch? Ja, genau. Symptomatisch. Genau. Symptomatisch waren nur exakt so ist es, ja. Gut, jetzt gucken wir mal in den Chat, ob es noch Fragen oder Kommentare gab. So, Moment. Genau, Blutaufstrich, Lymphozyten, Pelvelgeima, also Lymphozyten, Lymphome. Lymphozytose, Pfeifferzellen, ja, wenn man die erkennen kann, ist gut. Peripherer Aufstrich, Leukämie, Antikörper, Zellulitestet, genau. EBV-Schnelltest gibt es auch mittlerweile, ja, genau. Okay, gut, das waren so die wichtigsten Kommentare. Okay, ja, Spätzle-IgM gegen Kapsid-Antigen, ja. Gut, gibt es noch Fragen dazu? Kommentare, weitere? Aber für das erste Mal war sehr gut. Das war die Falle. Ich bin Anästhesistin und das ist Medizin. Okay. Dann, keine Ahnung. Bloß gesagt. Aber gut, sowas kann auch mal einen Anästhesisten treffen, wenn er Notdienst macht. Ne? Ja. Deswegen, okay. Danke. Das ist jetzt Zimmer. Muss er stationär behandelt werden, ist die Frage, wie symptomlastig er ist. Wenn die Symptome nicht so stark sind, kann man auch ambulant lassen, ja. Genau, sehr gutes Ergebnis von der Vorstellung, finde ich auch. Also beide haben bestanden heute, ja? Sag mal. Oldu bu Nik Osman, gefeiert edelim, inşallah. Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz abi, sağ olun. İyi akşamlar, çok teşekkürler.